Einen schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute frönen wir ausnahmsweise mal dem historischen Positivismus. Es geht um Geschichte und um Fakten. Genauer gesagt geht es um Vertriebene und Narrative. Also vor allem um solche Leute, die sich als Heimatvertriebene bezeichnen. Als erstes werden wir dazu einen Vortrag vom Historiker Erich Später hören, den er 2003 gehalten hat. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen. Herzlichen Dank für die Einladung und die Gastfreundschaft. Der Titel der Veranstaltung des Vortrags haben wir genannt: Vom NS Mustergau zur verfolgten Minderheit. Sudetendeutschen und der Kampf für das Recht auf Heimat. Dieser Vortrag von Erich Später wird die erste Stunde dauern und in der zweiten Stunde hören wir einen weiteren Vortrag von Alex Feuerherd von 2011. Mythos Nakba, die Entstehung Israels, Legenden und Wirklichkeit. Es ist, wenn man betrachtet, die Bundesdeutsche Zeitung, die Rede davon, dass der Wahlmarathon dieses Jahres nun vorbei wäre. Dies sollte man meinen, denkt man auch als Zeitungsleser, was soll noch gewählt werden? Nun, eine Landtagswahl findet statt am 22. November diesen Jahres, unter weitestgehender Ausschluss der Öffentlichkeit. Es ist die Wahl zum sudetendeutschen Exilparlament. Dazu aufgerufen sind die Mitglieder der sudetendeutschen Landsmannschaft, die organisiert ist, a, in den Gebietsgliederungen der Landsmannschaft, also sprich ihre Wohnorte in der Bundesrepublik. Wir haben da eine Bundesliste mit 13 Mandaten. Die Schwerpunkte der Wahl liegen in Bayern und in Baden-Württemberg. Gemäß der Verteilung der Flüchtlinge 1945. Allerdings wird auch in Berlin ein Mandat vergeben, in Bremen, in Rheinland-Pfalz. Selbst das Saarland vergibt ein Mandat für das Exilparlament. Dann allerdings könnte man sagen, was soll diese Verrücktheit? Man kann das abhaken. Fällt auf, es wird auch gewählt im Adlergebirge, in Eger, tschechisch Tschep. Es wird gewählt im Riesengebirge, im schönen Hengstau, im Beskidenland. Blick auf die Karte genügt, das sind unzweifelhaft Gebiete, die heute oder schon immer in Tschechien bzw. der Tschechischen Republik liegen. Kandidaten dafür, etwa für den Böhmer Wald, ist ein Herr Hans Günther, Oberstudienrat, wohnhaft in Krummau in Bayern. Für das Erzgebirge Saarzerland kandidiert eine Frau Gerlinde Henschel, die in Günzach wohnt. Münchner kandidieren für Halgenau und so weiter und so fort. Diese Bundesversammlung, der offizielle Name im Sprachgebrauch auch hier der Sudetendeutschen Zeitung, es ist ein Bundeswahlausschuss und es ist aufgemacht wie die Bekanntmachung, also für eine Wahl. Diese Bundesversammlung, das Exilparlament, tagt 4 Jahre. Tagungsort ist der Bayerische Landtag. Es wählt den Exilpräsidenten und die Exilregierung. Diese Tatsache zeigt, dass also der Titel des heutigen Abends, auch wenn der Schwerpunkt des Vortrags auf dem historischen Teil liegt, eine absolute Aktualität hat. Zumal das in der Tschechischen Republik diese Wahl alle vier Jahre als Aggression empfunden wird, als einen unzweifelhaften Anspruch auf Repräsentanz und Vertretung von Leuten, die zum großen Teil hier geboren sind, die damit die Souveränität und territoriale Integrität der Tschechischen Republik in Frage stellen. Tagungsort Bayerischer Landtag. Es weht die Flagge der Bundesrepublik und die Fahne des Sudetenlandes, wenn diese Bundesversammlung tagt. Dies als Vorbemerkung, um dann zum Vortrag zu kommen, der sich in zwei Teile gliedert. Naturgemäß bildet die historische Debatte, die historische Herleitung, um diese heutige Politik verstehen zu können, den ersten Schwerpunkt. In einem zweiten Teil werde ich auf die Konstituierung der Landsmannschaft in der Bundesrepublik eingehen und kurz auf ihre Veränderung ihrer Politik und vor allen Dingen ihrer gesellschaftlichen und politischen Bedeutung, die zugenommen hat seit 1989. Am 15. November 1922 beginnt die Streikbewegung an der Philosophischen Fakultät der Deutschen Universität zu Prag. Vorlesungsboykott, Kundgebungen und Demonstrationen legen den Universitätsbetrieb lahm. Die Rebellion erfasst die Naturwissenschaftliche Fakultät und die Technische Universität zu Brünn. Die streikenden Studenten und die mit ihnen sympathisierenden Dozenten und Professoren werden von breiten Teilen der tschechoslowakischen Bürger deutscher Herkunft unterstützt. 50 Gemeinden im Grenzgebiet Böhmens senden offizielle Solidaritätsadressen. Deutsche Turn- und Gesangsvereine, Zusammenschlüsse von Hunde-, Pferde- und Kleintierzüchtern, der Bund der Kriegsgeschädigten und viele andere kleine und große Vereine stellen sich hinter die studentische Revolte. Großkundgebungen finden in den Städten Eger, Joachimsthal und Falkenau statt. Die streikenden Studenten und ihr breites gesellschaftliches Umfeld sind sich einig. Weg mit dem Juden Steinherz. Ein Jude kann nicht Rektor der Deutschen Universität zu Prag sein. Die Regierung der Republik und der für die Hochschulen verantwortliche sozialdemokratische Minister Rudolf Petrine waren nicht bereit, den Forderungen des antisemitischen deutschen Mobs nachzugeben. Am 27. November 1922, zwei Wochen nach Ausbruch des Streiks, beschließen die deutschen Studenten seinen Abbruch und verabschieden eine Kampfansage an die Demokratische Republik. Zitat: Mit unserem Auftreten haben wir den verborgenen jüdischen Faktoren für das künftige Jahrzehnt die Lust genommen, an die Spitze der deutschen Universität einen Feind des Deutschtums zu stellen. Der größte Erfolg unseres bisherigen Kampfes liegt vielleicht darin, dass auch der Gleichgültigste unter uns die Gefahr des Judentums in ihrer ganzen Größe erfasst und die Überzeugung erworben hat, dass es für die Deutschblütigen nur eine Lebenslösung gibt. Die Ketten zu zertrümmern, in die die Auserwählten eines verbrecherischen Gottes unser armes Volk geschlagen. Der Historiker Julius Lebherz, tschechoslowakischer Bürger deutscher Herkunft, jüdischen Glaubens, wird 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet. Er verhungert im Alter von 86 Jahren. Die Deutsche Universität zu Prag verschmilzt 1942 mit der Reinhard-Heydrich-Stiftung zu einer Einrichtung, in der Rassen- und Ostkunde, Eugenik- und Volkstumsforschung das deutsche Vernichtungsprogramm wissenschaftlich unterstützen und begründen. Die 1920 verabschiedete demokratische Verfassung der Tschechoslowakei garantierte allen Bürgern der Republik die volle staatsbürgerliche Gleichberechtigung. Konstituiert aus den historischen Ländern der böhmischen Krone, der Slowakei und der Karpato-Ukraine, folgte sie in ihrem Staatsverständnis den westlichen Traditionen der Staatsbürgernation, die sich politisch und territorial definiert. Gemäß den Bestimmungen des Internationalen Minderheitenschutzvertrages von Juli 1919 garantierte die CSR Zweisprachigkeit, wenn der Anteil der anderssprachigen Bevölkerungsteils 20% betrug. Kulturelle Autonomie und Schulselbstverwaltung der Minderheiten waren garantiert und politische Praxis. Die Bürger der CSR jüdischen Glaubens erhielten die Möglichkeit, für eine eigene jüdische Nationalität zu optieren. Der Präsident der Republik, Thomas Masaryk, und sein engster Mitarbeiter, Edward Benesch, waren seit Jahrzehnten erbitterte Gegner des politischen Antisemitismus. Masaryk verteidigte 1899 den jüdischen Angeklagten Leopold Hilsner in einem der letzten Ritualmordprozesse Mitteleuropas. Er hasste den Antisemitismus und bezeichnete ihn als geistige Perversion. In seinen Lebenserinnerungen schreibt Klaus Mann über die Republik, die ihn und seine Familie 1936 einbürgerte. Die Tschechoslowakei Masaryks und Beneschs hätte verdient, dass man um ihretwillen das Äußerste riskierte. Es war ein gutes Land, eine gute Demokratie. Von allen europäischen Völkern waren es die Tschechen, die damals am mutigsten und am klarsten eben die Ideale und Überlieferungen repräsentierten, die in Deutschland mit Füßen getreten wurden. Die Begriffe Sudetenland und Sudetendeutsche werden nach der Gründung der CSR als politische Kampfbegriffe der deutschen Nationalisten kreiert. Sie sind vor 1918 als Selbstbezeichnung der Deutschen in Böhmen und Mähren kaum gebräuchlich. Sie definieren eine völkische deutsche Kampf- und Schicksalsgemeinschaft jenseits aller geografischen, ökonomischen, politischen und sozialen Unterschiede der in den Grenzgebieten der CSR lebenden Staatsbürger deutscher Herkunft. Völkisch bedeutet eine Konzeption von deutscher Nation, die sich in radikaler Frontstellung gegen alle Vorstellungen einer universellen Menschheit befindet. Daraus folgt der unerbittliche Kampf gegen alle Formen des Liberalismus, der Demokratie und des marxistischen Sozialismus auf gesellschaftlicher und politischer Ebene. Der deutsche Nationalismus definiert das Volk als unaufhebbare, natürliche Gemeinschaft, als lebendiges Wesen, dem der Einzelne untergeordnet ist. Als Abstammungs- und Blutsgemeinschaft ist der deutsche Volkskörper in der Mythologie des deutschen Nationalismus seit Jahrtausenden der Gefahr stetiger Zersetzung ausgesetzt. Römisches Recht Kapitalismus, liberale Demokratie, marxistischer Sozialismus sind dabei, den deutschen Volkskörper zu zersetzen. Biologischer Träger dieses Angriffs und größter Feind des deutschen Volkes sind die Juden. Die Niederlage im Ersten Weltkrieg, der Vertrag von Versailles, bedeutet daher nicht nur eine Schwächung deutscher Macht. Auch den Römern, dem Papst, den Franzosen war dies im Verlauf der Geschichte gelungen. Versailles bedeutet vor allem die Machtübernahme des schlimmsten Feindes des deutschen Volkes, des internationalen Judentums. Versailles als Stichwort hatten wir als Martin Walser bei seinem Gespräch mit Gerhard Schröder, den Vertrag von Versailles dafür verantwortlich machte, dass letztendlich 1933 die deutschen Nazis werden mussten. Es ist diese versteckte Konnotation, die in den 20er und 30er Jahren jedem klar bewusst war, dass Versailles, Vertrag von Versailles, Schanddiktat von Versailles nicht bedeutet, natürlich auch Territorialverluste, Teile Oberschlesiens und so, sondern dass es ein direkter Angriff war durch die Etablierung der Weimarer Demokratie, die als Werk der Juden gedeutet wurde. Das Gleiche gilt für die entstehende Tschechoslowakische Republik, die ja genau auch ein Produkt des Vertrages von Versailles gewesen ist, konstituiert 1919. Und infolgedessen Masaryk und die Führung der Tschechoslowakischen Republik in der Propaganda der sudetendeutschen völkischen Verbände immer als Judenrepublik bezeichnet wurde, ähnlich wie Weimar. Dem Staatspräsidenten Masaryk hat man diesen beliebten Vorwurf gemacht, dass sein Name ein Tarnname ist. In Wirklichkeit wäre er der Jude, Redlich Masaryk. Das nochmal zu diesem Hintergrund von Versailles, wenn das heute auftaucht in einem bestimmten Kontext. (1933) die Machtübernahme der Nazis, wie es genannt wird, ist in dieser Interpretation viel mehr als eine faschistische Machtergreifung mit blutigem Terror, Zerschlagung der Arbeiterbewegung und des demokratischen Rechtsstaats. Die nationalsozialistische Bewegung und der charismatische Führer verkörpern den radikalen deutschen Nationalismus, der zur Staatsmacht wird. Die Leichtigkeit, mit der es gelingt, die politischen Feinde zu isolieren und auszuschalten, ist Indiz für die gesellschaftliche Mehrheitsfähigkeit und Attraktivität des radikalen Nationalismus, der weit über die NSDAP hinausreicht. Das Jahr 1933 bedeutet den Beginn der Säuberung des deutschen Volkskörpers, zunächst von den politischen und gesellschaftlichen Trägerschichten der Vorstellung universeller menschlicher Gleichheit. Gleichzeitig ist es der Beginn des deutschen Vernichtungskrieges gegen den jüdischen Teil der Menschheit. Der Machtantritt Hitlers wird im Sudetenland mit Begeisterung aufgenommen. Die wachsenden Provokationen der völkischen Kampfverbände werden aber von der demokratischen Staatsmacht entschieden bekämpft. Die Führer des tschechoslowakischen Ablegers der NSDAP werden verhaftet und ihre Organisation im November 1933 verboten. Als Nachfolgeorganisation gründet der Führer der radikal antisemitischen sudetendeutschen Turna Konrad Henlein im gleichen Monat die Sudetendeutsche Heimatfront. Die Heimatfront repräsentiert ein breites Spektrum völkischer Organisationen und Verbände, die bereits den Arierparagraphen und das Führerprinzip als politische Grundlage akzeptiert haben. Die Sudetendeutsche Heimatfront, 1935 umbenannt in Sudetendeutsche Partei, ist nicht nur die fünfte Kolonne Hitlerdeutschlands. Der hohe Grad ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz und Verankerung zeigt die freiwillige Verwandlung von Bürgern eines demokratischen Staates in Mitglieder des homogenisierten sudetendeutschen Stammeskörpers, lange vor dem Anschluss an Hitlerdeutschland. Die freiwillige innere Gleichschaltung ist nach der Selbstauflösung der bürgerlichen Parteien im Frühjahr 1938 fast vollzogen. Bei den Kommunalwahlen im Mai und Juni 1938 erreicht die Sudetendeutsche Partei, die nunmehr 1,2 Millionen Mitglieder zählt, zwischen 80% und 90% der Stimmen und dies bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 3,4 Millionen Menschen tschechoslowakischer Bürger deutscher Herkunft. Im Herbst 1937 wird der taktische Legalitätskurs der Sudetendeutschen Partei zugunsten der unverhüllten Unterstützung der deutschen Aggression gegen die CSR aufgegeben. In Abstimmung mit der Naziführung in Deutschland werden die Forderungen nach Selbstbestimmung und Abtrennung immer weiter radikalisiert. Mit gewaltigem Aufwand beginnt Nazi-Deutschland ab April 1938 eine internationale Propagandakampagne für die gequälte, von Völkermord und Vertreibung bedrohte deutsche Minderheit. Das propagandistische Trommelfeuer wird begleitet von einer erneuten Radikalisierung des antisemitischen Terrors in Deutschland. Die Hauptsynagogen München und Nürnbergs werden im Sommer 1938 unter Abhaltung von Massenkundgebungen in Anwesenheit Zehntausender Deutscher zerstört. In Franken beginnt Mitte September die Vertreibung der gesamten jüdischen Bevölkerung aus den Dörfern und Kleinstädten. Während des Frühjahrs und Sommers 1938 kommt es im Sudetenland analog zu den Vorgängen in Deutschland zu spontanen Gewaltaktionen gegen die jüdische Bevölkerung, die sich im September zu lokalen Pogromen steigern. Die Städte Mahnsdorf und Komotau zum Beispiel rüsten sich bereits im September 1938 noch vor der Annexion, sie seien judenfrei. Der Einmarsch der Wehrmacht und der SS in den ersten Oktobertagen 1938 wird von der sudetendeutschen Bevölkerung mit euphorischer Begeisterung gefeiert. Der Stamm wird aufgenommen in die große deutsche Volksgemeinschaft. Es folgt eine Explosion der Gewalt in vielen Dörfern und Städten. Die Ausschaltung der wenigen tausend aktiven Sozialdemokraten und Kommunisten verläuft ohne Probleme. Nach der Vereinigung wird der Terror gegen die jüdische Bevölkerung durch die Übernahme der antisemitischen Nazi-Gesetze innerhalb von 2 Monaten institutionalisiert. Es beginnt das große Beutemachen. Die Massenflucht der jüdischen Bevölkerung, es handelt sich um ca. 30.000 Menschen, beschleunigt und erleichtert die Inbesitznahme ihres Eigentums. Zum NS-Mustergau erklärten Sudetenland verbleiben 400.000 Menschen tschechischer Herkunft. Der öffentliche Gebrauch ihrer Sprache wird untersagt. Ihre Schulen und kulturellen Einrichtungen werden verboten. Die rüstungswirtschaftliche Bedeutung ihrer Arbeitskraft für das Deutsche Reich im beginnenden Zweiten Weltkrieg verhindert die von der sudetendeutschen Volksgemeinschaft geforderte totale Germanisierung des Mustergaus. Die Auflösung der staatlichen Existenz der CSR im März 1939 und die Bildung des Reichsprotektorats Böhmen und Mährens auf dem verbliebenen Territorium des tschechischen Teils der Republik werden von den Sudetendeutschen als endgültiger Sieg über das, ist ein Zitat, minderwertige Tschechentum gefeiert. Die Ernennung Reinhard Heydrichs, Chef des Reichssicherheitshauptamts, zum stellvertretenden Reichsprotektor am 27. September 1941 wird von der deutschen Bevölkerung mit großen Hoffnungen aufgenommen. Erwartet man doch von den Mordexperten durchgreifende Maßnahmen gegen das Tschechentum. Das im Auftrag der Londoner Exilregierung unter Präsident Beneš durchgeführte Attentat am 27. Mai 1942, an dessen Folgen der Organisator der Endlösung eine Woche später stirbt, wird von der sudetendeutschen Volksgemeinschaft mit Empörung und Hassausbrüchen gegen die tschechische Minderheit beantwortet. Das ist der Tenor der Berichte aller Dienststellen unterschiedlichster Prominenz. Es ist also keine Übertreibung, man findet das in Berichten der Regierungspräsidien, der Deutschen Arbeitsfront, aus den Betrieben, in SD-Berichten. Das ist, denke ich, keine Übertreibung, also diese Stimmungslage, die herrscht. In der historischen Erinnerung der tschechischen Nation ist der Massenterror der deutschen Besatzer seit dem Amtsantritt Heydrichs und seine nochmalige Radikalisierung nach dessen Tötung als Heydrichiade lebendig. Neben den Massenhinrichtungen und Deportationen beinhaltet der Begriff auch die Panik und allgegenwärtige Todesangst der Bevölkerung. Bis zum 1. September 1942 werden nach offiziellen Zahlen der deutschen Besatzer 1400 Menschen hingerichtet. Das Bergarbeiterdorf Lidice wird im Erdboden gleichgemacht. Die Männer erschossen, die Frauen nach Ravensbrück deportiert. Die als nicht eindeutschungsfähig klassifizierten Kinder im Alter von 1 bis 14 Jahren erleiden das Martyrium des langsamen Todes in den Gaskammern des deutschen Vernichtungslagers Chełmno. Zwischen 1941 und 1944 werden 260.000 jüdische Bürger der CSR in den Grenzen von 1937 von den Deutschen und ihren Kollaborateuren ermordet. Die größte Massenhinrichtung findet am 27. und 28. August 1941 in der ukrainischen Stadt Kamenz-Podolsk statt. Zwischen 14.000 und 18.000 Bürger der CSR werden innerhalb von 2 Tagen von deutschen Tötungskommandos ermordet. Die jüdischen Bürger des Protektorats werden nach ihrer völligen Entrechtung und Ausplünderung der sogenannten Arisierung im Konzentrationslager Theresienstadt zusammengefasst. Theresienstadt ist dabei die Zwischenstation auf dem Weg in das Massenvernichtungslager Auschwitz, wo 78.000 tschechoslowakische Bürger jüdischer Herkunft in den Gaskammern getötet werden. Noch im April 1944 werden auf einer Konferenz hoher Funktionäre der SS und der NSDAP in Karlsbrunn Szenarien für die endgültige Vernichtung der tschechischen Nation diskutiert. Zitat: Das Fernziel nationalsozialistischer Reichspolitik in Böhmen und Mähren muss auf die Wiedergewinnung des Bodens und der auf ihm siedelnden Menschen für das deutsche Volkstum und für die Reichsidee gerichtet sein. Um dies erreichen zu können, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder A, die totale Aussiedlung der Tschechen aus Böhmen und Mähren in ein Gebiet außerhalb des Reiches. B. Bei Verbleib des Großteils der Tschechen und Böhmen und Mähren, die gleichzeitige Anwendung vielfältigster der Assimilation und Umfolgung dienenden Methoden nach einem X-Jahresplan. Dabei können drei Grundlinien verfolgt werden. Erstens die Umfolgung des rassisch geeigneten, also blutsmäßig für uns erwünschten Tschechen. B. Die Aussiedlung von rassisch unverdaulichen Tschechen und aller destruktiven Elemente der reichsfeindlichen Intelligenzschicht. Drittens die Neubesiedlung dadurch frei gewordenen Raumes mit frischem deutschem Blut. Mit dem Vormarsch der Alliierten in das Innere Deutschlands im Frühjahr 1945 wird das Sudetenland zum Durchmarschgebiet und Endziel zehntausender Gefangener der deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager. Die tschechische Bevölkerung reagiert geschockt und voller Entsetzen auf das Geschehen. Sie findet ihre tiefe Angst, dass die Deutschen zu allem fähig sind, bestätigt. Zitat: Keine Propaganda gegen die Deutschen könnte so wirksam sein wie der Anblick dieser Elendsgestalten, notiert ein tschechischer Zeuge des monatelang vor aller Augen durchgeführten Massenmords. Die Auslöschung der staatlichen Existenz der CSR, die grausame und brutale Besatzungspolitik sowie die Pläne zur Vernichtung der gesamten Nation im Falle eines deutschen Sieges hatte den traditionellen Antifaschismus des tschechoslowakischen Widerstandes allmählich in antideutschen Hass verwandelt. Auch in der Öffentlichkeit der alliierten Nationen wächst im Verlauf des Krieges die Erkenntnis, dass der Nationalsozialismus und sein Führer die Unterstützung und Loyalität der übergroßen Mehrheit der Deutschen besitzen. Ein Sieg Deutschlands wäre der Triumph der Utopie von Lebensraum, Herrenrasse und Vernichtung. Ab 1943 gibt es in den alliierten Nationen keinen ernstzunehmenden Politiker mehr, der sich gegen eine Aussiedlung der Sudetendeutschen gewandt hätte. Nach der Niederlage Deutschlands billigt die Potsdamer Konferenz vom 17. Juli bis 2. August 1945 der drei alliierten Siegermächte im 13. Artikel des Abschlussberichts den Transfer der Deutschen aus Polen, der Tschechoslowakischen Republik und Ungarn. Über Zahlen, Zeiträume und Aufnahmegebiete sollte der alliierte Kontrollrat entscheiden. Er genehmigte am 20. November des gleichen Jahres die Abschiebung von 2,5 Millionen Deutschen aus den Grenzgebieten der CSSR, davon 750.000 in die sowjetische und 1.750.000 in die amerikanische Besatzungszone. Bis zum Jahr 1947 werden 3 Millionen Deutsche zum Verlassen des Landes gezwungen oder flüchten, damit sie nicht für begangene Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Im Sommer des Jahres 1945 entlädt sich der aufgestaute Hass gegen alle Deutschen in den Gebieten des ehemaligen Sudetengaus. Es kommt zu Lynchaktionen, Selbstjustiz und Exekutionen, denen auch offensichtlich Unschuldige zum Opfer fallen. Die Zustände waren geprägt von der Willkür lokaler Behörden und Milizen. Hinzu kommen marodierende Banden von Kriminellen und Deserteuren, die das Klima der Gewalt und Rechtslosigkeit verschärfen. Rache, Vergeltung, aber auch kriminelle Gier und Mordlust kosten nach verschiedenen Schätzungen deutscher und tschechischer Historiker etwa 10.000 Menschen das Leben. Ich bitte sich, diese Zahl zu behalten, weil sie sich bis heute ver-25-facht hat. Ich mag normal solche Zahlenspielereien und so halt nicht, weil ich in meiner Kindheit und Jugend aufgewachsen bin in Festen und Verwandtschaftstreffen, wo immer der eine Satz gefallen ist, es waren ja gar keine 6 Millionen, was immer behauptet wird. Und das für mich immer so eine Ambivalenz hat, diese Zahlendebatten. Aber das ist wichtig, weil es heute vollkommen unhinterfragt, fast in der gesamten Tagespresse immer die Rede mittlerweile von 250.000 sudetendeutschen Opfern die Rede ist. Und diese relativ akribischen Recherchen der deutsch-tschechoslowakischen Historikerkommission vollkommen verdrängt sind gegenüber der ja mittlerweile als seriös eingesetzten Propaganda der sudetendeutschen Landsmannschaft. Die Verhältnisse normalisieren sich allmählich mit der Konsolidierung staatlicher Macht ab Herbst 1945 und der Durchführung der alliierten Beschlüsse von Potsdam. Die Potsdamer Beschlüsse der Alliierten über den Transfer der deutschen Bevölkerung werden ergänzt durch Dekrete tschechoslowakischen Präsidenten Benes, der legitimiert durch sein in der Kriegs- und Exilsituation entstandenes Gesetzgebungsrecht die Umgestaltung der sozialen und politischen Verhältnisse der CSR einleitet. Der dekretale Zeitabschnitt, also das, was wir heute unter Benes-Dekrete verstehen, beginnt am 11. Juni 1940 im Londoner Exil mit dem Dekret Nummer 1 über den Aufbau einer provisorischen Nationalversammlung und endet am 28. Oktober 1945 in Prag mit dem Zusammentritt der vorläufigen Nationalversammlung, die die Dekrete für rechtsgültig erklärt. Es sind insgesamt 143 Dekrete. Sie beinhalten die Annullierung der Münchner Verträge, die Auflösung der Strukturen der deutschen Besatzungsherrschaft und der faschistischen Slowakischen Republik. Benes-Dekrete garantieren in ihrer Gesamtheit die Kontinuität tschechoslowakischer Staatlichkeit, die durch das Münchner Abkommen und die deutsche Okkupation zeitweise zerschlagen wurde. Im engeren Sinne 3 Dekrete von den 143 ergänzen die Bestimmungen des Potsdamer Abkommens. Dekret Nummer 12 über die Konfiskation des landwirtschaftlichen Vermögens der deutschen Magyaren, wie auch der Verräter und Feinde des tschechischen Volkes. Dekret Nummer 33 über die Staatsbürgerschaft und schließlich Dekret Nummer 108 über die Einziehung feindlichen Vermögens. Diese 3 Dekrete kann man als die Ausführungsbestimmungen des Potsdamer Abkommens bezeichnen. Die Forderung nach der Aufhebung der Benes-Dekrete bedeutet, und das ist der sudetendeutschen Landsmannschaft und es ist auch der Tschechischen Republik klar, die Aufhebung der Legitimität der tschechoslowakischen Exilregierung und die Aufhebung und Infragestellung der Souveränität, weil die gesamte tschechische Aufbau und Legitimation der Republik auf genau diesen Anordnungen und Dekreten der Londoner Exilregierung fundiert. Und es ist auch genau das, was natürlich in der Kampagne gegen die Benes-Dekrete, man bezieht sich immer auf diese 3, auch den Aktivisten der Landsmannschaft klar ist, dass das in diesem Kontext gestellt natürlich bedeutet, dass die Tschechische Republik in ihrer heutigen Form sollte sie die Präsidialdekrete aufheben, sich delegitimiert und damit die Schleusen für Eigentumsforderungen, Wiedergutmachungsforderungen, Rehabilitierungsforderungen, Wiedergutmachung an verurteilte Nazi-Verbrecher, sofern sie noch leben, Tor und Tür geöffnet wird. Gemäß den Beschlüssen des Potsdamer Abkommens hatten die alliierten Mächte in ihren Besatzungszonen politische Zusammenschlüsse der ausgesiedelten Deutschen verboten. Ausgenommen davon waren örtliche Vereinigungen, die eine Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Lage anstrebten. Unter dem Schutz der evangelischen und katholischen Kirche beginnt die Neuorganisation der Sudetendeutschen. In Stuttgart treffen sich am 24. und 25. September 1949, 4 Monate nach Gründung der Bundesrepublik, 70 ehemalige führende Nazi-Funktionäre des NS-Mustergaus Sudetenland. In den Referaten der Tagung werden die politischen und organisatorischen Grundsätze des zu gründenden Witiko-Bundes, Witiko ist eine Romanfigur des deutsch-böhmischen Schriftstellers Adalbert Stifters, formuliert. Als wichtigste organisatorische Aufgabe wird die Gründung einer einheitlichen Volksgruppenorganisation angesehen, die möglichst alle vertriebenen Deutschen aus den tschechoslowakischen Grenzgebieten umfassen sollte. Die politischen Zielsetzungen der überlebenden Nazi-Elite sollten durch diese Landsmannschaft in der Öffentlichkeit vertreten werden. Die Männer, die sich in Stuttgart versammeln, waren als hohe Funktionäre der NSDAP, der SS, des SD und anderer NS-Organisationen verantwortlich für den 100.000-fachen Mord und die brutale deutsche Besatzungsherrschaft in den Jahren 1939 bis 1945. In der 1950 verabschiedeten und bis heute gültigen Satzung der an Pfingsten 1950 gegründeten Sudetendeutschen Landsmannschaft, die sich, Zitat aus der Satzung, überparteiliche und überkonfessionelle Volkstumsorganisation der Sudetendeutschen in der Vertreibung definiert, wird offensiv die Wiederinkraftsetzung des Münchner Abkommens verlangt. Nichts anderes bedeutet der Paragraph 3, dem lautet, wenn Rechtsanspruch auf die Heimat, deren Wiedergewinnung und das damit verbundene Selbstbestimmungsrecht der Volksgruppe durchzusetzen. Hinzu kommen Forderungen nach Rückgabe des konfiszierten Vermögens, das 1978 in einer Rechtsverwahrung der Landsmannschaft bei der UN mit 130 Milliarden D-Mark angegeben wurde. Mittlerweile, in Publikationen des letzten Jahres, wird es auf 266 Milliarden D-Mark veranschlagt. Politisch weigert sich die Bundesrepublik, die Niederlage im Zweiten Weltkrieg durch Anerkennung der Grenzen des Potsdamer Abkommens gegenüber den östlichen Nachbarn anzuerkennen. Das gilt bis heute. Die Bundesrepublik ist der einzige Staat in Europa, der keine rechtsverbindliche Anerkennung des Potsdamer Abkommens, der alliierten Siegermächte, wo die grundlegenden Nachkriegsregelungen für Deutschland und Europa verabschiedet wurden, bis heute abgegeben hat. Um die Legitimität der territorialen Forderungen zu untermauern, wurde eines der bis heute größten zeitgeschichtlichen Großforschungsprojekte der Bundesrepublik initiiert. Unter der politischen Obhut des sogenannten Bundesvertriebenenministeriums wurden von 1950 bis 1961 die sogenannte Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa erarbeitet. Die Dokumentation wurde von Seiten des Bundestags zu einer Aufgabe von nationalpolitischer Bedeutung erklärt. Die Entlarvung des Unrechts des Potsdamer Abkommens und die Untermauerung des deutschen Anspruchs auf die geraubten Ostgebiete war das Ziel des Unternehmens. Vorbild war die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als deutsche Nationalisten und Historiker im Kampf gegen die, Zitat, Schande von Versailles eng kooperierten. Die Hasspropaganda gegen Versailles wurde zum Vorbild des Kampfes gegen Potsdam. Mit der Konzentration auf die Vertreibung der Deutschen sollte die alleinige deutsche Schuld und Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg relativiert und die völkerrechtliche Position der Bundesrepublik verbessert werden. Die Grundlage des Unternehmens bilden fast ausschließlich Zeitzeugenberichte. Dementsprechend wurden Hunderte von sogenannten Sammlern damit beauftragt, Flüchtlinge und Vertriebene zu befragen. Es erschienen bis zum Jahr 1961 5 Bände mit 5000 Seiten. Mehrere Beihefte wurden publiziert. 1984 wurde eine unveränderte und vollständige Taschenbuchausgabe bei DTV gedruckt. Der publizistische und politische Ertrag zeigte sich in Tausenden von Sachbüchern, Zeitungs- und Illustrierten-Serien. Nie erschienen ist der geplante Band 6. Er sollte sich mit der Vorgeschichte der Vertreibung, der deutschen Aggressions- und Vernichtungspolitik befassen und die Funktion der volksdeutschen Minderheiten für die Expansion NS-Deutschlands untersuchen. Der wissenschaftliche Organisator dieser Zeitzeugensammlung war Wilhelm Turnwald. Er hat nachher Karriere im Bundesvertriebenenministerium gemacht. Vorher war er einer der ranghöchsten HJ-Führer im NS-Sudetengau mit dem Verdienst, die gesamte katholische Jugend, Verband Staffelstein, 1938 geschlossen in die HJ überführt zu haben. Spiegel Spezial, letztes Jahr. Wenn Sie die Abschnitte, die Zeitzeugenberichte und die Analyse über die Vorgänge im Sudetenland lesen, die so geschrieben sind, als wären die Spiegelreporter dabei gewesen, und gleichen das ab hiermit, kann man sagen, dass quasi die Spiegelreporter eine Reportage aus diesen Zeitzeugenberichten gemacht haben. So viel zu dem Einfluss oder zu der Verdrängung oder wie man es heute formuliert, dass die Vertriebenen ja in Deutschland nie über ihr Schicksal sprechen dürften und das quasi tabuisiert wurde. Es ist an sich für mich ist unglaublich, dass diese Behauptung also immer und immer wieder publiziert wird. Die Realitäten für die 50er und 60er Jahre sehen vollkommen anders aus. Die Propaganda der Landsmannschaft stilisiert die sudetendeutsche Volksgemeinschaft bis heute zum unschuldigen Opfer tschechoslowakischer Gewaltpolitik. Behauptete man Mitte der 50er Jahre noch, dass 20.000 deutsche Opfer der Tschechen wurden, so hat sich die Zahl bis heute mehr als verzehnfacht. Die Zahl von 250.000 beruht auf statistischen Manipulationen. Sie ergibt sich aus der Differenz zwischen den bei der Volkszählung von Mai 1939 im NS-Gau-Sudetenland registrierten Deutschen und der Zahl der ausgesiedelten Deutschen von 1950 in den Aufnahmegebieten, die teils errechnet, teils geschätzt werden. Den größten Unsicherheitsfaktor bilden jedoch jene ca. 150.000 Personen, die von Mai 1945 bis Juni 1947 Anträge auf Einbürgerung in die CSR gestellt haben, sowie die nicht geklärte Zahl der Sudetendeutschen, die als Angehörige der Wehrmacht, der SS und des Sudetendeutschen Volkssturms gefallen sind. auf Seiten der Landsmannschaft und ihrer publizistischen und historischen Hilfstruppen kann man beruhigt jedes Interesse an einer seriösen Auseinandersetzung über die wirklichen Opferzahlen ausschließen. Die mehrfachen Entschuldigungen und Deklarationen der Tschechen, in denen sie seit 1989 die Ermordung von Unschuldigen in der Phase der sogenannten wilden Vertreibungen von Mai bis Oktober 1945 bedauern, sind für die Funktionäre der Landsmannschaft belanglos. Die Erfindung von 250.000 während der Vertreibung getöteten Sudetendeutschen ermöglicht die politische Konstruktion der Sudetendeutschen als Opferkollektiv, dessen Leiden identisch ist mit dem Schicksal der 260.000 tatsächlich von den Deutschen ermordeten jüdischen Bürgern der CSR in den Grenzen von 1937. Nach 1989 verliert in der Politik der sudetendeutschen Landsmannschaft das Modell der revanchistischen Grenzrevision an Bedeutung, sprich die Sudetenländer, die Grenzgebiete der DDR und Duktus der Landsmannschaft über Jahrzehnte tschechisch besetzte Zone. Keine Anerkennung, kein Abkommen, keine Verständigung, dies war die Linie. Das Münchner Abkommen von 1938 wurde weiterhin als gültig betrachtet. Die Gebiete des ehemaligen NS-Mustergaus sind mithin widerrechtlich okkupiertes deutsches Reichsgebiet. Diese Position ist bis heute nicht widerrufen worden, doch hat die Führung der Landsmannschaft begriffen, dass die offenen Forderungen nach Revision der Nachkriegsgrenzen spätestens mit der deutschen Wiedervereinigung und dem Abschluss des 2+4-Vertrages obsolet geworden sind. Nicht mehr die gewaltsame Erringung territorialstaatlicher Macht steht im Zentrum der politischen Strategie, sondern die politischen, ökonomischen und kulturellen Einflüsse. In diesem Prozess ist die sudetendeutsche Landsmannschaft zu einem eigenständigen Akteur bundesdeutscher Außenpolitik geworden. Zwar wird der 1992 geschlossene Vertrag zwischen der Bundesrepublik und der Tschechischen und Slowakischen Republik über gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit sowie die sich daran anschließende deutsch-tschechische Erklärung von 1997 abgelehnt. Doch eröffnen die vertraglichen Regelungen über die sogenannte deutsche Minderheit in der Tschechischen Republik der Landsmannschaft erheblichen politischen Handlungsspielraum. Im Vertrag selbst werden der deutschen Minderheit umfassende Rechte eingeräumt. Kurzes Zitat aus dem Vertrag. Die Angehörigen der deutschen Minderheit, das heißt Personen tschechoslowakischer Staatsangehörigkeit, die deutscher Abstimmung sind oder die sich zur deutschen Sprache, Kultur oder Tradition bekennen, haben insbesondere das Recht, einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen Mitgliedern ihrer Gruppe ihre ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität frei zum Ausdruck zu bringen. Frei von jeglichen Versuchen, gegen ihren Willen assimiliert zu werden. Die Tschechische Republik ermöglicht und erleichtert im Rahmen ihrer geltenden Gesetze der Bundesrepublik Deutschland Fördermaßnahmen zugunsten der deutschen Minderheit und ihrer Organisation. Die von der sudetendeutschen Landsmannschaft und ihren politischen und publizistischen Hilfstruppen geführte Kampagne gegen die Beneš-Dekrete und die damit einhergehende Infragestellung der staatlichen Souveränität und Legitimität der Tschechischen Republik dominiert die bundesdeutsche Debatte seit mehreren Jahren. Die gleichzeitig sich entfaltende planmäßige politische und kulturelle Basisarbeit zur Rekonstruktion einer völkisch definierten deutschen Minderheit in der CSR findet in der deutschen Öffentlichkeit kaum Beachtung. Der Export des deutschen völkischen Prinzips in die Rechtsordnung der CSR und die damit einhergehende Schaffung einer deutschen Minderheit hat dazu geführt, dass bis zum Jahre 2002 mehr als 70.000 neue deutsche Staatsbürgerschaften verliehen wurden. Bei der letzten Volkszählung in der CSR 1991 hatten sich zudem 30.000 Menschen als Angehörige der deutschen Minderheit ohne doppelte deutsche Staatsbürgerschaft deklariert. Der Nachweis einer deutschen Abstammung, etwa die Erfassung in den sogenannten Volksgruppenlisten, die der Germanisierungspolitik in der Zeit der deutschen Herrschaft dienten, genügt zur Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft. Die deutsche Botschaft in Prag unterstützt diesen Prozess durch unbürokratische Hilfestellungen wie der Entsendung mobiler Beratungsteams, die vor Ort die Antragsteller beraten und deutsche Pässe aushändigen. Nach dem EU-Beitritt Tschechiens und der damit einhergehenden Schwächung der staatlichen Souveränitätsrechte werden sich die politischen und juristischen Optionen der sudetendeutschen Landsmannschaft und der mit ihr verbundenen alten und neuen Heimatverbliebenen beträchtlich erweitern. Die Führungsgruppe der Landsmannschaft hat dies längst erkannt. Die Kampagne gegen die Beneš-Dekrete hat das politische Gewicht der Landsmannschaft in der Bundesrepublik wesentlich erhöht. Dass der Zweite Weltkrieg mit der sinnlosen Bombardierung deutscher Städte, dem Martyrium der 6. Armee bei Stalingrad und der grausamen Vertreibung der Deutschen begann, wird mittlerweile von immer mehr Menschen geglaubt. Im Gegensatz zu den Deutschen sind die Tschechen uneinsichtig und nicht bereit, ihre eigenen Verbrechen zu bereuen. Sie ähneln den Serben in ihrer Uneinsichtigkeit. So lautete der Tenor vieler Kommentatoren, nachdem Ministerpräsident Zeman im Frühjahr 2002 die einfache Wahrheit ausgesprochen hatte, dass 90% der Sudetendeutschen September 1938 die tschechoslowakische Demokratie an Hitlerdeutschland verrieten. Es wäre an der Zeit, dass 63 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, der Zerschlagung des Deutschen Reichs, in der endgültigen Niederlage des Nationalsozialismus, man in Deutschland zu dem Schluss käme, dass es Zeit wäre, den Krieg endgültig zu beenden und die Niederlage zu akzeptieren. Für die sudetendeutsche Landsmannschaft gilt, dass sie alle demokratischen Rechte einer parlamentarischen Demokratie besitzt. Dazu gehört auch das Recht zur Selbstauflösung. Herzlichen Dank. Es geht also quasi um die israelische Staatsgründung, die ja bekanntlich schon von der ganzen Weile erfolgt ist, nämlich am 14. Mai 1948 und nur wenige Stunden nach der Gründung des Staates Israel, die dem ein knappes halbes Jahr zuvor verabschiedeten Teilungsbeschluss der Vereinten Nationen folgte, erklärten bekanntlich Ägypten, Transjordanien, Syrien, der Libanon, Saudi-Arabien und der Irak dem jüdischen Staat den Krieg und griffen ihn an. Das erklärte Ziel der Arabischen Allianz war es dabei, Israel mit militärischen Mitteln zu beseitigen. Doch den israelischen Streitkräften gelang es, das soeben gegründete Land zu verteidigen und die gegnerischen Armeen zu schlagen. Im Zuge dessen, aber auch schon während des vorangegangenen Bürgerkrieges zwischen jüdischen und arabischen Milizen, verließen mehrere hunderttausend palästinensische Araber das Land, teilweise infolge von Kriegshandlungen, vielfach jedoch auch auf Geheiß der arabischen Staaten, die freie Bahn für ihren Angriff haben wollten und eine triumphale Eroberung und Zerstörung Israels ankündigten. Gleichwohl vertritt die palästinensische Seite bis heute unverrückbar die Position, dass die Gründung des jüdischen Staates eine Nakba, also eine Katastrophe gewesen sei, vergleichbar mit dem Holocaust, wie es oft heißt, und dass erst jüdisch-zionistische Milizen und danach die israelische Armee die palästinensischen Araber gezielt und systematisch vertrieben hätten. Dieser zähliebige Mythos wird auch von den europäischen Sympathisanten der Palästinenser vertreten, wie beispielsweise, aber nicht nur, die Ausstellung mit dem Titel »Die Nakba – Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948« zeigt. Diese 2008 ins Werk gesetzte Ausstellung war bislang deutschlandweit an über 70 verschiedenen Orten zu sehen. Sie ergreift Partei für die palästinensische Seite. Ihr Ton ist dabei scheinbar sachlich und vermeintlich an den Fakten orientiert. Doch bereits einfache und historisch unstrittige Fakten werden durch Auslassungen und Verdrehungen grob verfälscht. So erfährt man etwa von dem für die palästinensische Politik überaus wichtigen Großmufti und Nazi-Kollaborateur Haj Amin el-Husseini genauso wenig etwas wie über die Hintergründe und Ziele des arabischen Angriffs auf Israel. Auch die antisemitischen Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung in den 1920er und 30er Jahren sowie die Aktivitäten arabischer Terrorgruppen finden dort keine Erwähnung. Darüber hinaus werden Aussagen israelischer Politiker häufig entweder dekontextualisiert oder sinnentstellend wiedergegeben. Insgesamt präsentiert diese Ausstellung die Araber respektive Palästinenser durchweg als so unschuldige wie harmlose Opfer einer generalstabsmäßig geplanten zionistischen Aggression. Diese Vorgehensweise folgt der Methode einer in den Gesellschaftswissenschaften inzwischen höchst populären postmodernen Strömung, die keine historischen Tatsachen mehr kennen will, sondern nur noch gleichberechtigte Narrative, also subjektive Erzählungen von Betroffenen, ohne Rücksicht auf den Wahrheitsgehalt. Ist dieser Ansatz ganz grundsätzlich mehr als fragwürdig, so führt er in Bezug auf den sogenannten Nahostkonflikt absichtsvoll zu einer Dämonisierung und Delegitimierung Israels. Die genannte Ausstellung samt ihrer Begleitbroschüre ist dabei nur ein Beispiel von vielen. In diesem Vortrag soll es deshalb nicht nur darum gehen, einige der beliebtesten Mythen im Zusammenhang mit der Gründung und Geschichte des Staates Israel als solche zu qualifizieren und richtigzustellen, sondern auch um die Frage, warum diese Verdrehungen, Falschdarstellungen und Auslassungen so en vogue sind. Lassen Sie mich aber mit einem Blick auf die Geschehnisse rund um den Teilungsbeschluss der Vereinten Nationen vom 29. November 1947 beginnen, der bekanntlich von der Jewish Agency Executive, also der Regierung des Yishuv, akzeptiert, von den arabischen Staaten, der Palästinenserführung und dem Arab Higher Committee, das heißt der politischen Führung der Araber im Mandatsgebiet Palästina, abgelehnt wurde. Unmittelbar nach dem Beschluss setzte eine regelrechte Welle arabischer Gewaltakte ein. Das jüdische Geschäftszentrum in Jerusalem beispielsweise wurde gestürmt. Der schon erwähnte Mufti von Jerusalem rief einen dreitägigen Generalstreik aus und im Januar 1948 kamen rund 5000 arabische Freischärler und Soldaten der freiwilligen Truppe Arab Liberation Army ins Land. Sie attackierten jüdische Siedlungen und sperrten wichtige Verbindungsstraßen. Von arabischer Seite aus wurde mit Gewalt versucht, die Gründung des Staates Israel zu verhindern und das nicht, weil man etwa die prozentuale Aufteilung des Mandatsgebiets als irgendwie ungerecht empfand, sondern weil es überhaupt keinen jüdischen Staat auf islamischem Boden geben sollte.

Und was beweisen zudem die Äußerungen Ben-Gurions oder seine Tagebücher, solange man sie nicht mit denen von Wilhelm II., Robespierre oder Napoleon, von Heinrich VIII. Oder Lenin, von Fürst Metternich oder Josef Pilsudski vergleicht? Nichts, außer dass Politik in Zeiten der Revolution und des Krieges ein ziemlich hartes Geschäft ist. Man mag es Unrecht nennen, was der arabischen Bevölkerung Palästinas in Teilen widerfahren ist, wie den Indianern Nord- und Südamerikas im 18. und 19. Jahrhundert, den Slawen im Osten des Heiligen Römischen Reiches oder den Iren vom 16. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Ja, man kann sogar den Normannen bei der Einnahme der keltischen Insel 1066 ihr Unrecht vor Augen halten. Steht deshalb das Existenzrecht Großbritanniens in Frage? Muss die Krone endlich dieses Unrecht anerkennen, um ein normaler Staat zu werden? Oder das NATO-Mitglied Türkei, die Massaker an den Armeniern öffentlich bedauern, bevor man den Türken die territoriale Integrität zugesteht? Und auch beim Thema Flüchtlinge scheinen in Bezug auf die Palästinenser andere Maßstäbe zu gelten, dementsprechend auch für Israel, als für den Rest der Welt. Die UNO hat ihnen sogar eine eigene Organisation geschaffen, nämlich die UNRWA. Das ist die Abkürzung für United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Eine Monsterbezeichnung, zu Deutsch frei übersetzt Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Für alle übrigen Flüchtlinge weltweit ist der UNHCR zuständig, also der Hohe Flüchtlingskommissar. Der Hauptsitz der UNRWA befindet sich seit 96 in Gaza. Weitere Büros gibt es in Jordanien, Syrien, dem Libanon und dem Westjordanland, dort also, wo die Flüchtlinge ansässig sind. Insgesamt beschäftigt diese UN-Einrichtung fast 30.000 Mitarbeiter. Die Mehrzahl davon sind Palästinenser. Halbjährlich veröffentlicht das Hilfswerk statistisches Material, aus dem unter anderem hervorgeht, wie viele Palästinenser bei ihm insgesamt als Flüchtlinge registriert sind. Zu Beginn des Jahres 2011 waren es rund 4,8 Millionen. 1950 betrug diese Zahl noch genau 914.221. In den letzten 61 Jahren wären demnach fast 4 Millionen Flüchtlinge hinzugekommen. Das aber ist natürlich barer Unsinn. Vielmehr handelt es sich bei diesen Menschen um die Kinder und Kindeskinder der Emigranten und Flüchtlinge von 1948. Der Flüchtlingsstatus der Palästinenser vererbt sich also, und wenn die palästinensische Autonomiebehörde auf dem Recht der Flüchtlinge auf Rückkehr beharrt, kann man sich einigermaßen vorstellen, wie hier mit der Demografie politische Tatsachen geschaffen werden sollen. Je mehr Nachkommen, desto mehr Flüchtlinge, die in den jüdischen Staat zurückkehren sollen, in dem sie ja in Wahrheit nie gelebt haben, so lange, bis die Juden in Israel wieder eine Minderheit sind und dadurch wie vor 48 weltweit erneut auf das Gutdünken der Mehrheit angewiesen wären. Dass keine israelische Regierung, wirklich keine, dieses Rückkehrrecht akzeptieren kann, schon gar nicht für fast 5 Millionen Menschen, versteht sich deshalb wohl von selbst. Übrigens gab es 1948 nicht nur arabische Flüchtlinge, sondern etwa genauso viele jüdische, die aus den arabischen Staaten, in denen sie lebten, vertrieben wurden. Sofern sie nach Israel flohen, und es taten viele, erhielten sie dort die Staatsbürgerschaft mit allen Rechten und Pflichten. Niemals hörte man von ihnen oder von einer israelischen Regierung, sie hätten ein Recht auf Rückkehr, sie haben keine eigene UN-Institution und sie waren auch nie das Faustpfand in Friedensverhandlungen. An dieser Stelle möchte ich nun einen kleinen zeitlichen Sprung machen und zu einem Thema kommen, das mit der israelischen Staatsgründung zwar in keinem direkten Zusammenhang steht, aber bei jenen, die den Mythos von der Nakba pflegen, ebenfalls ganz weit oben auf der Tagesordnung rangiert, den israelischen Siedlungen. Doch ich möchte dieses Kapitel einmal nicht auf der israelischen Seite beginnen, sondern auf der anderen, das heißt bei den Palästinensern. Und möchte dazu eine Geschichte erzählen, die sich Ende April 2009 zutrug. In diesem Monat, Ende April 2009, verurteilte ein von der palästinensischen Autonomiebehörde eingesetztes dreiköpfiges Militärgericht in Hebron den damals 59-jährigen Palästinenser Anwar Breguet zum Tode. Außerdem beschloss es, das Vermögen und den Besitz des Angeklagten, dem keinerlei Möglichkeit zur Verteidigung gegeben wurde, zu beschlagnahmen.

Die Politik der Vergabe von Liegenschaften war in den letzten etwa 10 Jahren mehrmals Gegenstand von juristischen Streitigkeiten, weil sich die arabische Bevölkerung Israels benachteiligt fühlte. Daraufhin ordnete der oberste Gerichtshof Israels im Jahr 2000 an, dass der Staat die Zuteilung von Land nicht von der Religion oder der Nationalität eines Bewerbers abhängig machen darf. Und der israelische Generalstaatsanwalt Menachem Mazuz entschied im Januar 2005, arabischen Israelis durften in Bezug auf die Vergabe und Verwaltung von Immobilien keine Nachteile erwachsen. Im Wesentlichen haben also Juden und Araber in Israel durchaus gleich große Chancen auf die Pacht von Grund und Boden. Zudem werden auf kommunaler Ebene regelmäßig Wohnungsbauprojekte vorangetrieben, die arabischen Israelis zugutekommen, wie etwa in Jerusalem. Dort plant die Stadt in ihrem Ostteil gerade 5000 neue Wohneinheiten für sie. Umgekehrt scheint es nahezu undenkbar, dass ein zukünftiger palästinensischer Staat der jüdischen Minderheit in ähnlichem Maß entgegenkommen würde, schon gar nicht, wenn er unter dem Bruch aller internationalen Vereinbarungen einseitig ausgerufen würde, wie Mahmoud Abbas es derzeit plant, und erst recht nicht nach dem im Mai geschlossenen Pakt zwischen der Fatah und der Terrororganisation Hamas. Das sind die Fakten, die die Palästina-Freunde, wie etwa die Macher der Nakba-Ausstellung, nicht zur Kenntnis nehmen, weil sie sie nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Zwar spielen sie sich als Anwälte der Palästinenser auf und geben vor, sich um deren Wohlergehen zu sorgen. Doch das stimmt nicht, denn es geht in Wahrheit gar nicht um die Palästinenser. Während jeder Palästina-Freund noch im Schlaf sämtliche israelischen Missetaten der letzten 63 Jahre aufsagen kann, ist ihm das Leid der Palästinenser gleichgültig, wenn es nicht von Israel verursacht wird. Die Tausenden von der jordanischen Armee im sogenannten Schwarzen September 1970 getöteten Palästinenser beispielsweise sind schon lange kein Thema mehr. Ebenfalls nie zur Sprache kommt, dass die arabischen Staaten die Palästinenser immer nur als Manövriermasse betrachtet und sie absichtlich in Flüchtlingslagern gehalten haben, statt ihnen die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes zu verleihen. Das aber interessiert die vermeintlichen Palästina-Freunde nicht, wie sie auch die diversen Gemetzel zwischen der Fatah und der Hamas in der Vergangenheit stets richtiggehend kalt ließen. Sobald aber Israel militärisch eingreift, ist das Geschrei groß, noch größer als das geheuchelte Mitleid. Als Opfer der Juden mag man die Palästinenser, aber ansonsten sind sie den Palästina-Freunden schlichtweg egal. Bevor ich nun zum Schluss komme, möchte ich noch dem ideologischen Background dieser vermeintlichen Palästina-Freundschaft und das heißt der sogenannten Israel-Kritik auf den Grund gehen und zu diesem Zweck einen Blick auf 3 Kategorien von Taktiken und Vorgehensweisen werfen, derer sich die Israel-Kritiker und vermeintlichen Palästina-Freunde insbesondere hierzulande in aller Regel bedienen. Da wäre Punkt 1, die Israel-Kritik als vermeintliche Konsequenz aus der deutschen Vergangenheit. Zu ihren besseren Zeiten hatte die deutsche Linke eine Ahnung davon, wie die Parole "Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus" zu verstehen ist. Gemeint war mit diesem Slogan nämlich "Nie wieder faschistischer Krieg". Die Legitimität des Krieges gegen den Faschismus hingegen wurde durchaus nicht in Frage gestellt. Heute jedoch wird der eigentlich unteilbare zweiteilige Leitsatz je nach politischer Opportunität in seine Bestandteile zerlegt. "Nie wieder Krieg" heißt es vor allem immer dann, wenn Amerikaner oder Israelis einen solchen führen. "Nie wieder Faschismus" oder gar "Nie wieder Auschwitz" wird gerufen, wenn man irgendwo vermeintliche Konzentrationslager entdeckt. Und wenn es nach einem nicht eben geringen Teil der Deutschen geht, dann macht Israel ja auch nichts anderes als die Nazis. Die Botschaft ist eindeutig und sie lautet: Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, während die Opfer, respektive deren Kinder, die es doch aus eigener leidvoller Erfahrung besser wissen müssten, jetzt unsere Methoden anwenden. Eine solche Sichtweise geht zunächst einmal davon aus, dass Auschwitz so etwas wie eine Besserungsanstalt gewesen sein muss, deren Schüler jedoch im Unterricht leider nicht besonders gut aufgepasst haben. Dass die Konsequenz der Holocaust-Überlebenden und ihrer Nachkommen jedoch eine ganz andere war, nämlich die, den 3 Jahre nach Auschwitz gegründeten jüdischen Staat zur Not auch bewaffnet gegen den Vernichtungsdrang der Antisemiten zu verteidigen, das wollen die weitaus meisten Deutschen einfach nicht akzeptieren. "Mit seinen Feinden müsse man doch reden, verhandeln, Kompromisse schließen", empfehlen sie, denn sonst werde immer nur neuer Hass geschürt und letztlich verewigt. Dabei könnten die Israel-Kritiker und vermeintlichen Palästina-Freunde es besser wissen, aber sie wollen es nicht. Sie könnten wissen, wozu Verhandlungen mit einem zu allen entschlossenen antisemitischen Feind führen, denn München 38 hat es gezeigt. Die Nazis und ihre breite Gefolgschaft haben anschließend einen vernichtenden Krieg geführt und sie sind nicht durch Gespräche gestoppt worden und auch nicht durch Kerzen, sondern durch den massiven Einsatz des alliierten Militärs. Das hat den Hass vieler Deutscher gegen Juden, Amerikaner und Russen zwar nicht zum Verschwinden gebracht, aber es hat ihn zumindest einigermaßen unschädlich gemacht. Israel war seit seiner Existenz den Kriegen und Kriegsdrohungen seiner Feinde ausgesetzt und der Iran, die Hezbollah, die Hamas, der islamische Dschihad und andere Judenfeinde arbeiten seit Jahren fleißig daran, den jüdischen Staat eines Tages von der Landkarte radieren zu können. Verhandlungen mit dem zionistischen Feind lehnen sie strikt ab. Allenfalls ein taktischer und zeitlich begrenzter Waffenstillstand kommt in Frage. Die Geschichte hat gezeigt, dass man die Ankündigung von Judenfeinden ernst nehmen muss. Und worüber sollte Israel auch mit ihnen verhandeln? Etwa über die Modalitäten des eigenen Untergangs? Das mit den Lehren aus der Geschichte hat für die deutschen Israel-Kritiker aber noch eine weitere Bewandtnis. Wenn die Juden die neuen Nazis sind und die Palästinenser die neuen Juden, also sozusagen die Opfer der Opfer, wie es gelegentlich heißt, dann war Auschwitz ja doch nur ein Betriebsunfall und jedenfalls nicht einzigartig. Das ist dann auch der Grund dafür, dass viele Deutsche heute gar nicht genug über ihre Vergangenheit reden können. Schließlich ist dieses Reden, das sie Bewältigung nennen, und ist die Trauer um die toten Juden nach gerade die Voraussetzung dafür, umso härter mit jedem lebenden Juden ins Gericht gehen zu können, die Israel mit Worten und Taten verteidigen. Auf diese Weise lässt sich die deutsche Geschichte weitaus eleganter und effektiver entsorgen als durch die jahrzehntelang erhobene Forderung nach einem Schlussstrich. Und so mutiert auch das Holocaust-Mahnmal in Berlin sozusagen zur steingewordenen Berechtigung, mit den Juden mal ordentlich Tacheles zu reden. Man ist hierzulande stolz auf das größte Gedenkmonument der Welt, das es ohne den größten Massenmord der Geschichte gar nicht gäbe, und verweist stets darauf, wann immer jemand den Verdacht äußert, die Deutschen könnten sich in Wahrheit doch gar nicht geändert, sondern ihre Ressentiments bloß modernisiert haben. Punkt 2 dieser Strategie, die Berufung auf jüdische Kritiker Israels als Kronzeugen der Anklage. Jeder Israel-Kritiker kann mindestens eine Handvoll Juden aufbringen, die exakt das sagen, was auch er denkt. Das ist bequem, denn wenn die es selbst sagen, kann man sich auf sie berufen und sich so dem Verdacht entziehen, antisemitisch zu argumentieren. Denn Juden können ja gar keine Antisemiten sein, nicht wahr? Aber warum eigentlich nicht? Es gibt Frauen, die Frauen hassen, es gibt Schwule, die Schwule verachten, es gibt Migranten, die rassistisch sind. Warum um alles in der Welt soll es dann keine antisemitischen Juden geben? Antisemitismus entsteht ja nicht aus einem genetischen Defekt heraus, sondern es handelt sich um ein Ressentiment. Die Feststellung, dass es auch jüdische Antisemiten gibt, finde ich vornehmlich aus einem Grund wichtig. Die Strategie nichtjüdischer Israel-Kritiker, sich hinter ihnen zu verstecken, ist einfach allzu durchsichtig. Und dennoch liegt hier nicht einfach nur ein Problem mit dem sogenannten Sprechort vor. Diese Sprechorttheorie besagt, dass es etwas anderes ist, ob Juden sich kritisch oder sogar ablehnend gegenüber Israel äußern oder ob Nichtjuden das tun. Jüdische Israel-Kritiker werden in dieser Sichtweise nur von Nichtjüdischen missbraucht. Aber das ist mir schon deshalb zu einfach, weil dieses Herangehen die jüdischen Israel-Kritiker zu arglosen Opfern macht, die man einfach nur davon überzeugen muss, dass sie die falschen Freunde haben. Wenn ich aber so höre oder lese, was die Kronzeugen der Anklage von sich geben, von Abraham Melzer und Evelyn Hecht-Galinsky über Uri Avneri und Gilad Atzmon bis zu Norman Finkelstein und Ilan Pappé, dann habe ich nicht den Eindruck, dass sich da naive Menschen äußern. Sie wissen, was sie sagen und wer sich auf sie beruft. Und dafür sind sie verantwortlich zu machen. Alles andere ist Paternalismus. Drittens und letztens, das vermeintliche Verbot der Israel-Kritik oder auch die sogenannte Antisemitismuskeule. Israel-Kritiker und Palästina-Freunde halten sich für mutige Menschen, die Tabus brechen, Denkverboten trotzen und unter widrigen Umständen die unbequeme Wahrheit sagen. Und sie sind sportlich. Schließlich müssen sie ständig der Antisemitismuskeule ausweichen, die bekanntlich allenthalben geschwungen wird. Interessant wird es aber immer dann, wenn man einmal einen solchen Israel-Kritiker oder auch Palästina-Freund fragt, wer eigentlich behauptet, man dürfe Israel nicht kritisieren und vor allem, wer dieses Verbot überwacht und durchsetzt. Doch nicht wenige Israel-Kritiker schauen einmal dieser Frage erst einmal verständnislos an. Sie halten ihre Behauptung für dermaßen selbstverständlich, dass sie sich wundern, wie man sie überhaupt hinterfragen kann. Etwas kleinlaut kommt dann vielleicht der Zentralrat der Juden in Deutschland ins Spiel, der sich doch ständig zu Wort melde und sich in alles einmische. Oder ganz allgemein die Politiker, die Rücksicht sowohl auf den Zentralrat als auch auf Israel zu nehmen, gezwungen seien, und auch hier müsste man wieder fragen, gezwungen von wem? Oder die israelische Botschaft oder das Ausland, das die Deutschen im Grunde genommen immer noch für Nazis halte. Und besonders tollkühne sprechen auch schon mal von einer zionistischen oder gar jüdischen Lobby, die Deutschland im Griff habe, seine Medien, seine Politiker, seine Wirtschaft. In jedem Fall muss es sich um ziemlich einflussreiche Einrichtungen handeln, die da ein Verbot der Israel-Kritik dekretiert haben und es mittels der Antisemitismuskeule auch gewaltsam durchsetzen. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, natürlich existiert ein solches Verbot keinesfalls. Dieses vermeintliche Tabu ist vielmehr eines, das die Israel-Kritiker selbst erfunden haben, damit sie es anschließend umso lustvoller brechen können. Dahinter steht das Raunen über die angebliche Allmacht der Juden, die die Welt kontrollierten, manchmal ganz offen, aber vor allem im Verborgenen. Der Zentralrat beispielsweise stellt man sich in dieser Logik als einen Verband vor, der überall seine Finger im Spiel hat und dem deutsche Politiker sowie die Medien aus einem schlechten Gewissen heraus geradezu hündisch ergeben sind. Israel hält man für ein waffenstarrendes Land, das zudem über eine gewaltige Lobby in den USA verfügt und darüber deren Außenpolitik dominiert. Nicht selten hört man in diesem Zusammenhang auch den Vorwurf, die Juden im Allgemeinen und Israel im Besonderen instrumentalisierten den Holocaust für ihre sinistren Zwecke, das heißt, sie missbrauchten ihn zur Legitimierung israelischer Schandtaten. Solche Allmachts- und Verschwörungsfantasien haben mit der Wirklichkeit nichts gemein, sondern verweisen vielmehr auf die Sehnsüchte derjenigen, die sie kolportieren. Das ganze Gerede vom jüdischen Einfluss auf die Politik, von der jüdischen Kontrolle der Medien, von der jüdischen Herrschaft, ist eine Projektion von Antisemiten, die ihre Israel-Kritik auf diese Weise als Notwehrmaßnahme ausgeben. Ginge es nach ihnen, wäre die Welt längst vom jüdischen Joch befreit. Ich fasse deshalb zusammen, Israel kann tun und lassen, was es will. Stets wird es nach Ansicht der Israel-Kritiker und damit großer Teile der Öffentlichkeit für alles Unheil im Nahen Osten verantwortlich gemacht. Since 1948. Als sich die israelische Armee und jüdisch-israelische Siedler noch im Gazastreifen aufhielten, galten sie als Besatzer. Als sie sich 2005 zurückzogen, intensivierten palästinensische Terrorgruppen zum Dank ihren Raketenbeschuss, woraufhin Israel die Grenzkontrollen verschärfte und sich fortan dem Vorwurf ausgesetzt sah, das größte Gefängnis der Welt errichtet zu haben. Lässt der jüdische Staat den Raketenhagel über sich ergehen, wird er in der arabisch-muslimischen Welt als Schwächling verhöhnt. Reagiert er aber mit Sanktionen oder Gegenschlägen, dann handelt er unverhältnismäßig oder alttestamentarisch, befördert die Gewaltspirale oder begeht gar ein Massaker. Kurzum, gleich was Israel unternimmt, seine Gegner und Feinde sehen darin immer nur weitere Belege für seine abgrundtiefe Bösartigkeit. Dieses Denkmuster ist altvertraut und wohlbekannt. Es ist ein antisemitisches. Der Historiker Leon Poliakow befand deshalb einst, Israel sei der Jude unter den Staaten. Und der gegen Israel gerichtete Antizionismus ist nichts weiter als eine geopolitische Reproduktion des Antisemitismus, der das klassische Bild des geldgeilen, vergeistigten und wehrunfähigen jüdischen Luftmenschen durch jenes des alles niedertrampelnden, auf territoriale Expansion und völkische Homogenität setzenden Israeli ergänzt. Schließen möchte ich nun mit jenen Worten des Publizisten Henrik M. Broder, die er Mitte Juni 2008 an den Innenausschuss des Deutschen Bundestages richtete, als dort über den Kampf gegen den Antisemitismus verhandelt wurde. Broder sagte, damit möchte ich enden, Zitat, der moderne Antisemit findet den ordinären Antisemitismus schrecklich, bekennt sich aber ganz unbefangen zum Antizionismus, dankbar für die Möglichkeit, seine Ressentiments in einer politisch korrekten Form auszuleben. Denn auch der Antizionismus ist ein Ressentiment, wie der klassische Antisemitismus es war. Der Antizionist hat die gleiche Einstellung zu Israel, wie der Antisemit zum Juden. Er stört sich nicht daran, was Israel macht oder unterlässt, sondern daran, dass es Israel gibt. Und deswegen beteiligt er sich so leidenschaftlich an Debatten über eine Lösung der Palästina-Frage, die für Israel eine Endlösung bedeuten könnte. Antisemitismus und Antizionismus sind zwei Seiten derselben Münze. War der Antisemit davon überzeugt, dass nicht er, also der Antisemit, sondern der Jude am Antisemitismus schuld ist, so ist der Antizionist heute davon überzeugt, dass Israel nicht nur für die Leiden der Palästinenser, sondern auch dafür verantwortlich ist, was es selbst erleiden muss. Der moderne Antisemit verehrt Juden, die seit 60 Jahren tot sind, nimmt es aber lebenden Juden übel, wenn sie sich zur Wehr setzen. Der Antisemit nimmt dem Juden prinzipiell alles übel, auch das Gegenteil. Mit der neuen Souveränität Deutschlands zusammen. Man muss, um als selbstbewusste Nation agieren können, muss natürlich die Geschichte so weit eingedampft und normalisiert werden, dass man sie als normale Nationalgeschichte halt schreiben kann. Und dabei erfüllen natürlich die Vertriebenen das Bedürfnis in Deutschland, das meiner Ansicht nach massenhaft da ist, sich selbst als Opfer des Zweiten Weltkriegs zu spüren. Dafür sind die vertriebenen Verbände, die neuen Rolle, ist es eine Funktion. Von dem ideologischen Einfluss mit Vertreibung bedienen sie momentan ein massenhaftes Bedürfnis. Wie es auch Jörg Friedrich und die Bombenkriegsopfer. Das ist das Gleiche, dass man das halt entdeckt. Und die Ursachen und die Voraussetzungen des deutschen Vernichtungskrieges, der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, der Ermordung des jüdischen Volkes in Europa, es verschwindet. Das ist ein Ereignis unter vielen. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Heute zum Thema Vertriebene und Narrative. Wir hatten es mit zwei verschiedenen Sorten Heimatvertriebener zu tun. Erich Später referierte in der ersten Stunde über die sogenannten Sudetendeutschen. Ein Vortrag von 2003 vom NS-Mustergau zur verfolgten Minderheit, die Sudetendeutschen und der Kampf für das Recht auf Heimat. Und jetzt zuletzt in der zweiten Stunde haben wir einen zweiten Vortrag gehört von Alex Feuerherd, Mythos Nakba, die Entstehung Israels, Legenden und Wirklichkeit, gehalten 2011. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM. Tschüss.